1. Erwash, Erwash, Zion and Clyde ditch in Dane Stork. Traage Dane Praktigen Gewander, Jerusalem, Du Heilige Stadt, Den Fortan Word Kane Unbeskniedner Oder Unreiner Mehr in Ditch Eindringen. 2. Shuttle Den Storb von Dirab, Erheb Ditchen Nim Deinen Platz ein, Jerusalem. Befrei Ditch von Den Fesseln Deines Halses, Du Jeffangin Tochter Zion. 3. Den so sprick der Herr, erwordet one Gegenleistung verkauft, und ebenso wordet a one Bezahlung befreit wer den. 4. Den so sprick der Herr, Jahweh, mein Volk zog eins nach Ägypten, m. dort als fremde zu leben, und später hat Assyrien es one Gegenleistung unterdrückt. 5. Doch nun, sprick der Herr, was soll ich hier tun, da mein Volk one Gegenleistung gefangen genommen word. Eier unterdrucke prallen, und mein Name word standig verhund. 6. Dieschalb word mein Volk meinen Namen erkennen, und in genem Tag word is verstehen, das ich es bin, der spricht, hier bin ich. 7. Why schon sind auf den Bergen die Fuss des Boten, der Frieden verkündet, gut nachrichten bringt und Rettung verkündigt, der zu Zion sagt, den Gott ist König. 8. Hoor. Dane wachter erheben eier stimm und jubeln gemeinsam, den sie sehen mit eigenen Augen, wie der Herr nach Zions urückert. 9. Brecht in lauten Jubel aus, a ruinen Jerusalems, den der Herr trostet sein Volk und erlost Jerusalem. 10. Der Herr hat seinen Heiligen Arm vor den Augen aller Nationen entblost, so dass all enden der Ode die Rettung unsiers Gott sehen wer den. 11. Get weg, verlass die sen ort. Berührt nichts an Reins. Zieht von dort fort und reinituk, die die Heiligen Gerät des Herrn tragt. 12. Den assault nicht ubersterst oder in eiliger flutscht wegsehen, sundern der Herr word vor uk herzehen und der Gott Israels word uren zug beschützen. 13. See, mein connect word erfulgreich sein, word aufsteigen, hot und se haben sein. 14. So why sich viel über in entsetzt haben, den sein Aushen war so entstellt, das ist kaum noch menschlich schien, und sein Gestalt glich nicht mehr der eins Menschen, 15. So word viel Volke in erstornen versetzen, und koniger wer den wedgen im ihren Mund verschließen. Den sie wer den sehen, was ihnen nie erzalt word, und war nehmen, was sie nie gehort haben.